Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Kein menschliches Gesicht sollte so aussehen. Weit aufgerissene Augen, ein Blick, der weiß, dass alles, was jetzt noch kommt, entsetzlich sein wird. Verachtung, Stolz und Angst, aber auch Trauer und äußerste Verlassenheit mischen sich in diesem Gesicht, dem Gesicht eines Afrikaners. Soldatenhände zerren an seinem Körper, zwingen seine Arme nach hinten, reißen den Kopf an den Haaren nach oben. Wie ein Beutestück wird das Opfer fotografiert, denn die ganze Welt soll wissen, Patrice Lumumba hat zu viel gewagt und wird nun den Preis dafür bezahlen. Dem ersten frei gewählten Präsidenten des Kongo bleiben nur noch wenige Wochen. Dann wird er sterben und mit ihm die Hoffnung vieler seiner Landsleute auf eine bessere Zukunft. Der Mann, der nach tagelanger Folterung mehr tot als lebendig ist, hat etwas getan, das man im Jahr 1960 nicht ungestraft tut. Er hat die Kolonialmacht Belgien herausgefordert. Patrice Lumumba, im Juli 1925 als Sohn einer Bauernfamilie geboren und in christlichen Missionsschulen erzogen, ist Mitbegründer der Partei Mouvement National Congolais, MNC, die für die Unabhängigkeit der Kolonie Belgisch-Kongo eintritt. Der engagierte Gewerkschafter fällt den Kolonialherren bald unangenehm auf. Im Oktober 1959 wird er wegen Anstiftung zu politischen Unruhen zu einer mehrmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt. Doch der Ruf nach Freiheit kann nicht mehr unterdrückt werden. Mit aller Kraft fordern die kolonialisierten Völker ihr Selbstbestimmungsrecht ein. Allein im Jahr 1960 werden 17 afrikanische Länder in die Unabhängigkeit entlassen. Der Kongo ist eines davon. Auch die Kolonialmacht Belgien kann den Geist der Zeit nicht ignorieren. Obwohl sie den Beginn der Dekolonialisierung lange hinauszögert, um weiter ungehindert auf die Bodenschätze des Kongo zugreifen zu können. Uran, Diamanten, Kobalt und Kautschuk. Belgiens Wirtschaft profitiert von ihnen, nicht die kongolesische Bevölkerung. Als die Regierung in Brüssel schließlich notgedrungen freie Wahlen zulässt, ist das riesige Land im Herzen Afrikas denkbar schlecht vorbereitet. In Belgisch-Kongo war die Situation insofern extrem, dass die Belgier wirklich sehr, sehr rigide eine Politik betrieben haben, die nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Bevölkerung überhaupt in den Genuss von höherer Schulbildung kommen ließ. Und es gab dann so etwas wie eine Carte d'Immatriculation, das war so eine Art Ausweis, die im Grunde besagte, in der damaligen Sprache der Zeit, man sei ein gebildeter Neger, sprich eine kleine Gruppe von Menschen wurde auserwählt, auserkoren, die irgendwann dann in der Zeitrechnung der Belgier in 30, 40 Jahren so langsam mal ein wenig Verantwortung übernehmen konnten. Und zu dieser Gruppe, es waren am Ende der belgischen Kolonialzeit ungefähr 1500, gehörte eben auch Lumumba. Andreas Eckert, Professor für Geschichte und Afrikawissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität. 1500 Kongolesen, die nach belgischer Auffassung als zivilisiert gelten, und das bei einer Bevölkerungszahl von rund 14 Millionen Menschen. Um die Carte d'Immatriculation zu erhalten, muss der Antragsteller unter anderem nachweisen, dass er weder Polygamie noch Hexerei betreibt und seine Familie mit Messer und Gabel isst. Einheimischen ist ein Universitätsstudium erst seit 1954 möglich. Im ersten Jahrgang sind gerade einmal 33 Kongolesen eingeschrieben. Lumumba selbst hat einen fast unersättlichen Wissensdurst und erarbeitet sich vieles im Selbststudium. Schließlich wird er Angestellter bei der Post und sammelt erste politische Erfahrungen. Im Mai 1960 der Durchbruch. Mit seiner Partei MNC geht Lumumba als Sieger aus den ersten freien Wahlen des Landes hervor. Wenig später wird er erster Ministerpräsident eines unabhängigen Kongo. Lumumba ist ein wortgewandter Redner, der mühelos die Massen fesselt. Seine Einstellung zu Belgien wird im Lauf der Jahre immer kritischer. Schreibt er in seinem posthum veröffentlichten Buch »Der Kongo, mein Land« noch: Belgiens Mission im Kongo diene im Grunde zivilisatorischen Zwecken, scheut er zuletzt nicht den großen Eklat. Ein Beispiel wäre seine berühmte Rede zur Unabhängigkeitsfeier, wo nach den schönen Reden des belgischen Königs und anderen nochmal das Loblied auf den belgischen Kongo gesungen wurde und dann Lumumba einsetzte und sehr scharf auf die Verwerfung dieser Kolonialzeit hinwies, auf die Erniedrigungen, die Unterdrückungen, die Schläge, die rassistischen Hierarchien. Und die Rede war keineswegs spontan, sondern sehr kühl kalkuliert, weil er wusste, dass die Weltöffentlichkeit dieser Sitzung beiwohnt. Und das war durchaus auch ein Signal an die ehemaligen europäischen Kolonialmächte, aber auch an die anderen afrikanischen Nationalisten, dass Tacheles geredet werden muss. In Gegenwart von König Baudouin erinnert Lumumba an die langen und entsetzlichen Leiden seines Volkes. Man hat uns mit Ironie behandelt, mit Herablassung, Beleidigungen, Schlägen. Morgens, mittags und abends. Nur weil wir Schwarze waren. Wer wird vergessen, dass zu einem Schwarzen du gesagt wurde, bestimmt nicht wie zu einem Freund, sondern weil das ehrenwertere Sie allein für die Weißen reserviert war. Wir haben erlebt, wie unser Land im Namen von angeblich rechtmäßigen Gesetzen aufgeteilt wurde, die tatsächlich nur das Recht des Stärkeren anerkannten. Wir haben erfahren, dass das Gesetz nicht dasselbe war für Weiße und Schwarze, bequem für Erstere, grausam und unmenschlich für Letztere. Versteinerte Mienen in der Zuhörerschaft. Gerade noch hatte der belgische Monarch den Kongolesen eine vielversprechende neokoloniale Zukunft gewünscht, mit den Worten: Die Unabhängigkeit des Kongo bedeutet die Vollendung des genialen Werkes, das König Leopold II. Begonnen hat. Geniales Werk? Vielleicht aus Sicht eines kleinen europäischen Staates, dem es Ende des 19. Jahrhunderts gelungen war, sich ein Land einzuverleiben, das um ein Vielfaches größer war als es selbst. Dessen Propaganda es schaffte, die Versklavung, Verstümmelung und Ermordung von Millionen Menschen schönzureden. Deren Unterwerfung als zivilisatorischen Akt zu verkaufen, im Namen von westlicher Kultur und christlichem Glauben. Lumumba zerfetzt das Bild von der heilen Kolonialvergangenheit, das König Baudouin vor ihm gezeichnet hat. Wer kann die Erschießungen vergessen, bei denen so viele unserer Brüder den Tod fanden? Die Kerker, in denen jene schmachteten, die sich dem Unrechtsregime, der Unterdrückung und der Ausbeutung nicht unterwerfen wollten. Das ist nicht, was sich die belgische Kolonialmacht zum Abschied gewünscht hat. Lumumba signalisiert der Welt, dass der Kongo einen neuen Weg gehen wird. Auf den 35-Jährigen aus dem Volk der Batetela warten fast unlösbare Aufgaben. Er muss in dem riesigen Land mit seinen unterschiedlichen ethnischen Gruppierungen ein Gefühl der nationalen Einheit schaffen. Er muss den Übergang vom Kolonialstaat zum souveränen Einzelstaat auf allen Ebenen abfedern. Wirtschaftlich, verwaltungstechnisch, politisch, psychologisch. Und er muss es schaffen, das zentralafrikanische Land nach Möglichkeit aus dem Kalten Krieg herauszuhalten. Die Weltöffentlichkeit, insbesondere die westlich geprägte, hat er nach seiner Antrittsrede gegen sich. Was klar ist, dass Lumumba spätestens zu diesem Zeitpunkt bei vielen westlichen Mächten als Schreckgespenst galt, als jemand, der Kommunist ist, als jemand, der eigentlich gar nicht in ein Regierungsamt gehört, zumal in einem Land, was an Bodenschätzen reich gesegnet ist und das viele Interessenten hatte. Lumumba selbst erklärt wiederholt, er sei kein Kommunist, sondern ein Nationalist, werde aber für sein Land jede Hilfe annehmen, woher sie auch komme. In der belgischen Presse wird Lumumba nur noch als Sale Nègre, als dreckiger Neger bezeichnet. Karikaturen zeigen ihn als Teufel mit Hörnern. In Deutschland erklärt CDU-Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier: Solange es Lumumbas in Afrika gibt, werden es die Afrikaner schwer haben, Investitionen in zureichendem Umfange von uns zu bekommen. In Washington, Paris und London bedeutet das Wort Kommunist dasselbe wie Terrorist. Der Beginn des Koreakriegs liegt gerade eine Dekade zurück. Die Berliner Mauer wird ein Jahr später gebaut. Die Welt hat Angst vor einem dritten Weltkrieg. Ost und West beschuldigen sich gegenseitig, einen solchen Konflikt zu provozieren. Afrikanische Länder spielen in diesem Nervenkrieg nur eine Statistenrolle. Zugriff auf ihre Ressourcen aber will jeder der beiden großen Machtblöcke. Doch Afrika will nicht mehr nach den Spielregeln der Weißen funktionieren. 1957 führt Kwame Nkrumah die britische Kronkolonie Goldküste unter dem Namen Ghana als erstes schwarzafrikanisches Land in die Unabhängigkeit. Für Lumumba verkörpert Nkrumah den Traum von einem freien und solidarischen Afrika. Dem ersten frei gewählten Ministerpräsidenten des Kongo aber bleibt keine Zeit, um eine Strategie für die Zukunft seines Landes zu entwerfen. Nur 5 Tage nach der Staatsgründung bricht eine Revolte in der Armee aus. Die schwarzen Mannschaften rebellieren gegen die belgischen Offiziere, die das Kommando nicht abgeben wollen. Lumumba verspricht eine Afrikanisierung des Offizierskorps und setzt unter anderem seinen Freund Joseph Désiré Mobutu als Stabschef der Streitkräfte ein. Kurz darauf proklamiert Lumumbas Gegenspieler Moïse Tshombe, unterstützt von westlichen Geheimdiensten und Belgien, die Unabhängigkeit der reichen Kupferprovinz Katanga im Südosten des Landes. Tshombe ist von belgischen Beratern umgeben. Er stammt aus einer Familie, die durch die belgische Bergbaugesellschaft Union Minière reich geworden ist. Er ruft die belgischen Soldaten zu Hilfe, die wenige Tage zuvor den Kongo verlassen hatten. Die Abspaltung der rohstoffreichen Provinz Katanga ist eine Provokation und zielt darauf ab, die neu gegründete Republik Kongo wirtschaftlich zu schwächen. Lumumba hofft auf amerikanische Truppen, um die Belgier zu vertreiben. Aber in Washington winkt man ab. Daraufhin wendet er sich an die Vereinten Nationen und tatsächlich treffen relativ rasch erste Blauhelme im Kongo ein. Doch sie intervenieren nicht in Katanga, wo die belgischen Militärs alles kontrollieren, sondern in den übrigen Teilen des Landes. UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld ist gespalten. Auch er hält Lumumba nicht für den geeigneten Mann an der Spitze des Kongo. Andererseits muss ihm klar sein, dass belgische Drahtzieher die Abspaltung Katangas eingefädelt haben, um weiter Zugang zu den dortigen Rohstoffen zu haben. Als schließlich UN-Soldaten in Katanga eintreffen, erhält Tshombe die Zusicherung, die Sezession werde nicht in Frage gestellt. Das Zögern und Taktieren der Vereinten Nationen verschärft die Krise, statt sie zu befrieden. Die ganze Operation war natürlich auch für die UN eine völlig neue Herausforderung. Da ist eben auch einfach vieles verdammt schief gelaufen. Da sind wahnsinnig viele Fehler passiert, Fehleinschätzungen, und auch letztendlich aus Vorurteilen, vielleicht auch aus Rassismus geborene Entscheidungen gefallen, die sicherlich nicht im Sinne einer Stabilisierung der Region waren. Lumumba ist zutiefst enttäuscht von den Vereinten Nationen. Er bricht mit Hammarskjöld, dem er vorwirft, die Interessen der alten Kolonialmacht zu vertreten. Der sowjetische Ministerpräsident Nikita Chruschtschow stellt ihm die Hilfe der Roten Armee in Aussicht. Lumumba will das Angebot bei Verhandlungen mit den USA als Druckmittel verwenden. Ohne offizielle Einladung bricht er zu einer Reise nach Washington auf, wird aber von Präsident Eisenhower nicht empfangen. Auf einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates signalisiert Eisenhower, dass er einer Eliminierung Lumumbas zustimmt. Wir wissen relativ genau inzwischen durch verschiedene Recherchen, dass Eisenhower relativ früh nach der Amtsübernahme von Lumumba verkündet, dieser Mann muss weg. Möglicherweise wird die amerikanische Haltung auch durch die Tatsache beeinflusst, dass Uranlieferungen aus dem Kongo im Zweiten Weltkrieg einen entscheidenden Beitrag zum Sieg der Alliierten geleistet haben. Einen afrikanischen Staatschef, der die Uranexporte und den Diamantenhandel genau kontrolliert, will man in den USA ebenso wenig wie anderswo. In der Wahl der Mittel ist man daher nicht zimperlich. Es gibt keine Zweifel daran, dass der CIA sehr, sehr tatkräftig in Kooperation mit anderen, mit den Belgiern, mit anderen Geheimdiensten, auch natürlich mit kongolesischen Kräften, am Stuhl Lumumbas gesägt hat und fest entschlossen war, ihn zu ermorden. Der Codename der CIA für Lumumba lautet Satan. Unterdessen setzt sich die Auflösung des Kongo fort. Auch die Diamantenprovinz Südkasai erklärt ihre Unabhängigkeit. Lumumba will die Abspaltung verhindern und deshalb kongolesische Truppen an die Grenze zum Südkasai verlagern. Seine Bitte um Transportflugzeuge lehnen die Vereinten Nationen ab. So akzeptiert Lumumba sowjetische Flugzeuge. Washington und der Westen interpretieren das als weiteren Beweis für ihre Behauptung, Lumumba sei zum kommunistischen Lager übergelaufen. Dabei beschränkt sich der Großteil der sowjetischen Unterstützung auf Rhetorik. Der Fall Lumumba kommt Moskau zwar gelegen, um das imperialistische Verhalten der USA anzuprangern, inoffiziell aber wird kühl kalkuliert, ein toter Lumumba diene der Sache des Sozialismus mehr als ein lebender. Schließlich stellt sich auch Lumumbas einstiger Weggefährte Mobutu gegen ihn. Er ist längst von der CIA gekauft und wird in Kongo später jahrzehntelang mit eiserner Faust regieren. Am 5. September entlässt Staatspräsident Kasavubu auf belgischen Druck und mit Billigung der Vereinten Nationen Lumumba und 6 seiner Minister. Zunächst steht der Premierminister unter Hausarrest, bewacht von UN-Truppen und Soldaten Mobutus. Auf Druck des Westens erkennt die UN-Vollversammlung eine Delegation Kasavubus als legitime Repräsentanten der Republik Kongo an. Während Kasavubu seinen Erfolg feiert, gelingt Lumumba die Flucht. Er versucht, seine Anhängerschaft neu zu sammeln. Doch er hat keine Chance. Es gab dann eben ein ziemliches Hin und Her, weil Lumumba untergetaucht war und dann versucht hat, sich durch Flucht aus der Hauptstadt zu entziehen und dann eben versucht hat, in Regionen zu kommen, die von seinen Leuten kontrolliert wird. Dann wurde er eben von Mobutus und Tshombes Häschern kurz vor dem rettenden Ufer im wahrsten Sinne des Wortes gefangen genommen, mehrfach gefoltert, geschlagen, zurück in die Hauptstadt gefahren. Was tun mit dem prominenten Gefangenen? Noch hat er Anhänger im Volk. Ihre Hochburg ist Stanleyville. Von dort aus starten sie eine Gegeninitiative. Belgien fürchtet, Lumumba könne befreit werden und zurück an die Macht gelangen. So fällt die Entscheidung, ihn seinem Todfeind Tshombe auszuliefern. Am 17. Januar 1961 wird Lumumba zusammen mit den Ex-Ministern Maurice Mpolo und Joseph Okito nach Elisabethville, der Hauptstadt Katangas, geflogen. Schon während des Flugs wird er schwerst gefoltert. Das ist eine sehr üble Geschichte, aber leider haben wir relativ viele Details, die darauf hindeuten, dass es eine Kooperation mehrerer Organisationen und Interessen waren, die Lumumba letztendlich ermordet haben und dass es unter Beteiligung von Amerikanern, Kongolesen und Belgiern geschehen ist. Lumumba verbringt die Stunden vor seinem Tod in einem leerstehenden Privathaus in Elisabethville. Dort werden er und seine Mitgefangenen von Tshombe und betrunkenen katangesischen Ministern geschlagen und gequält, bis kaum noch Leben in ihnen ist. In der Nacht werden sie gefesselt in die Savanne gefahren, nacheinander vor einen großen Baum gestellt und erschossen. Lumumba als letzter. Noch an Ort und Stelle verscharrt man ihre Leichen. Am nächsten Tag startet die katangesische Regierung eine große Desinformationskampagne. Sie streut das Gerücht, Lumumba sei auf der Flucht von empörten Einheimischen gestellt und hingerichtet worden. Selbst als Lumumba tot ist, ist er in den Augen einiger noch immer gefährlich. In Belgien wird man nervös. Was, wenn die Leiche gefunden wird und das zu neuen Unruhen führt? Irgendjemand fällt die Entscheidung, am besten verschwindet Lumumba vollständig. So vollständig, wie eine Leiche überhaupt nur verschwinden kann. Jahre später gesteht der belgische Ex-Polizeikommissar Gérard Soute in einer Fernsehsendung, dass er wenige Tage nach dem Mord zusammen mit einem weiteren Europäer, vermutlich seinem Bruder, Lumumbas Leichnam ausgegraben, zerstückelt und in Schwefelsäure aufgelöst hat. Die Säure stammt aus Beständen des Bergbauunternehmens Enyan Minière, jenes Konzerns, der wie kein anderer symbolisch für die Ausbeutung der kongolesischen Bodenschätze durch Belgien steht. Die komplette Vernichtung der Leiche ist ein Akt der Grausamkeit und Rohheit über den Tod hinaus. Die Auftraggeber des ehemaligen Polizisten, der seine grausige Tat als eine ihm auferlegte Pflicht darstellt, bleiben im Hintergrund. Bis heute wird über die Verwicklung des belgischen Königshauses gerätselt. Die meisten Kenner der Materie gehen natürlich davon aus, dass das Königshaus durchaus nicht uninteressiert an den Tätigkeiten des belgischen Geheimdienstes war, Lumumba ermorden zu lassen, und damit auch sympathisierte. Die belgische Öffentlichkeit war nie sonderlich daran interessiert, den Fall Lumumba aufzuklären. Belgien hat sich, und da steht es ja nicht allein unter den Kolonialmächten, doch sehr schwer getan, die eigene Kolonialvergangenheit aufzuarbeiten. Und es hat letztendlich fast bis in die späten 90er Jahre gedauert, als es zum ersten Mal eine öffentliche Auseinandersetzung mit diesem Teil der Geschichte gab. Lumumbas Tod ist bis heute ungesühnt. Erst als der belgische Soziologe und Journalist Ludo de Witte 1999 das Ergebnis seiner präzisen Recherchen veröffentlicht, ist die Einberufung eines Untersuchungsausschusses nicht mehr zu verhindern. Doch auch dieser bringt nicht wirklich Licht ins Dunkel. Gerade einmal 2 Monate war Patrice Lumumba im Amt. Mehr Zeit ließen ihm seine Feinde nicht. Was hat sein Ende besiegelt? Die grausame Arroganz des alten kolonialen Denkens? Die Gier der Geschäftemacher? Der kalte Krieg der Supermächte? Der Verrat der eigenen Landsleute? Sein eigener Mangel an diplomatischer Raffinesse und politischer Erfahrung? Lumumba selbst schrieb kurz vor seiner Ermordung in einem Brief an seine Frau Pauline: Eines Tages wird die Geschichte ihr Urteil sprechen. Aber es wird nicht die Geschichte sein, die man bei den Vereinten Nationen, in Washington, Paris oder Brüssel lehren wird, sondern die, die man in den Ländern lehren wird, die vom Kolonialismus und seinen Marionetten befreit sind. Afrika wird seine eigene Geschichte schreiben. Und es wird, nördlich und südlich der Sahara, eine Geschichte des Ruhmes und der Würde sein. Sie hörten Patrice Lumumba, eine afrikanische Tragödie, von Gerda Kuhn. Regie Sabine Kienhöfer. Technik Josuel Teegarten. Es sprachen Katja Amberger, Reinhard Glemnitz, Detlef Kügo und Peter Weiß. Eine Sendung von Radio Wissen.